10 nach 9, der Bus ist weg. Die Disco läuft, es hat keinen Zweck. Wir müssen hin, die Frage ist wie. In der Disco geht die Action ab. Das Klima ist heiß, it's feeling good. Susie, kennst du den Typ? Ich quatsch ihn an. Sie tanzen eng, er geht ran. Zeit vergeht wie in der Flut. Es ist 4:30, sie muss nach Haus. Susie ging schon weg. Klar, steigt doch ein. Den Typ hat keiner gekannt. Keiner gekannt. Den Typ hat keiner gekannt. Keiner gekannt. Ist doch gewollt, komm pack dich aus. Mann, du hast doch einen Knall, nimm das Messer weg. Sie liegt allein am Straßenrand, Blut überströmt, weggeworfen wie ein Stück Dreck.